Jesse and yo, checken shit, ich hab nix. Ich hab nix, yo, yo. Ich schreib Wahrheit im Leben, ich schreib Wahrheit aufs Blatt. Wie es Wortschutz, meine Crew bringt die Wahrheit im Takt. Ich schreib, um mich zu finden und den Ausbruch zu planen, um in jedem Moment den Ausdruck zu bewahren. Ich finde mich selbst wieder und stehe vor der Handlung, also dreh ich Gedanken auf bis zum mentalen Quantensprung. Geladen wie Blitze, induziere ich meine Spannung, treffe ich auf Menschen, sorge ich für die Entflammung. Es gibt nichts, was mich halten kann, ich sorge für Verwandlung, dräng Altes zurück, schicke in Verbannung, sehe ich alles hinter Masken. Zerbreche ich die Tarnung, finde mein Ziel direkt aufgrund meiner Planung. Ich hab's nix, ich hab's nix, ich hab's nix, ich hab's nix, ich hab's nix, ich hab's nix, ich hab's nix, ich hab's nix. Ich hab nix, was ich nicht gebe. Hab nichts, was ich gebe. Yo, lügt ihm an dem Mikrofon mit dem Sprachendrang, dessen Namen vorausseilt wie das Rasseln der Klapperschlange. Hör ich so ein Beat, spür ich Tatendrang. Ich warte nicht lange, sondern setz mich hin und fang an zu schreiben an. Fahr ich mit ne Notenachterbahn in dein Schädel rein. Das ist mein Masterplan, komm, lass uns doch nur Freunde sein. I'm singing in the rain, ein Rapper verzichtet auf Ruhm und Fame. Houston, wir haben Probleme zu bedeppen in dem Game, das hat nicht verstehen. Start auf Asphalt, kalt, was heute Macht heißt. Und wir sind hier und tatzen auf Glatteis. Tja, so ist es halt, was soll man denn machen? Der Mensch steht im Wald und die Bäume sind Flaschen. Was soll ich denn geben? Was soll ich denn machen? Ich hab meine beiden Mittelfinger und zeige es der harten Massen. Ich hab nichts zu geben, ich habe nichts zu geben, ich habe nichts zu geben, ich habe nichts. Ich hab nichts, was ich nicht gebe. Ich hab nichts, was ich nicht gebe. Ich hab nichts, was ich nicht gebe. Ich hab nichts, was ich nicht gebe. Ich hab nichts und doch alle Waffen der Welt, es gibt nichts, was mich mehr hält, alles wird auf Dauer gefällt. Ich rap mit Luke auf diesem Loop, wir beide haben den Groove im Blut. Rappen tut uns gut und füllt unsere Adern mit Mut. Wir zeichnen unsere Raps, indem wir Raps hier predigen. Gebrannt auf CD-Medien, wenn wir uns verewigen. Check das mal ab, das war meine EP. Der Shit ist dope, es gibt nichts anderes wie die. Der Shit ist dope, der Shit ist dope, der Shit ist dope. Der Shit ist dope, der Shit ist dope, der Shit ist dope, der Shit ist dope. The shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope, the shit is dope.